Kundgabe 8825. Empfangen am 4.7.1964. Ergänzung von Yogi-Kundgabe. Was dir unverständlich erscheint, ist, dass ein Lichtwesen, das sich auf der Erde verkörpert, auch seine Mission nicht erfüllen kann, zwecks derer es auf der Erde weilt. Es hat ein jedes Wesen seinen freien Willen, den ich also keineswegs unter Zwang setze. Und so kann auch dieses Lichtwesen sich mit den Lehren seiner Religion befassen und diese in großem Widerspruch stehen zur Wahrheit, die ihm wohl auch geboten wird durch eigene Erleuchtung. Aber es wird keineswegs gezwungen, sich die Erkenntnisse zu eigen zu machen. Das Lichtwesen ist als Mensch zur Erde gekommen und es muss auch als Mensch ringen mit den bestehenden Irrlehren, die es wohl erkennen kann als solche, ihm jedoch der freie Wille belassen bleiben muss, wenn es sie nicht erkennen will. Denn gerade, dass diese Menschen in einem hohen Wissen stehen, dass sie auch um Schöpfungsgeheimnisse wissen, dass sie aber denken, selbst ihr Wissen erworben zu haben, gibt ihnen ihrem Glauben nach die Berechtigung, eine ungezweifelte Anerkennung derer zu fordern, die von ihnen unterwiesen werden wollen. Da sie nun eine gänzlich andere Geistesrichtung vertreten, die den Glauben an Jesus Christus ablehnt, ist es auch für jene Lichtwesen nicht selten, dass sie gerade in dem einen Punkt versagen, dass sie zwar ihre Schüler in alles einweihen können, was sie selbst anerkennen, dass sie aber nicht die Aufgabe erfüllen, das Erlösungswerk Jesu Christi zu künden, bis auf wenige, die sich gänzlich frei machten von ihrer Geistesrichtung und nun die Gnade haben, durch inneres Erleben von der Gottheit Jesu überzeugt zu sein. Der Erdengang jener Lichtwesen hat ihnen nicht die letzte Vollendung eingetragen. Doch herabsinken kann ein Lichtwesen nicht mehr, sich aber immer wieder erbieten, den Erdenweg noch einmal zu gehen. Auf der Erde verkörperte Lichtwesen sind zudem ohne Rückerinnerung. Sie glauben also, das erste Mal auf der Erde zu sein. Oder sie nehmen eine öftere Einzeugung an als Folge ihrer Religion, die dann wohl auch ihre Berechtigung haben kann. Doch sie weisen mit Beharrlichkeit den Erlösungsgedanken zurück. Sie glauben an eine Selbsterlösung durch eigenen Willen und eigene Kraft. Und diese Einstellung macht sie unfähig, sich einzusetzen für Jesus Christus und meine Menschwerdung in ihm. Aber ihr Wille ist frei und somit auch das Lehrgut, das diese wieder weitergeben und, da es den Menschen zum eigenen Streben anleitet und ebenso zur Selbstverleugnung, zu einem Kämpfen wider sich selbst, was segendbringend sein kann, doch das wichtigste Problem unberührt lässt, die Erlösung durch Jesus Christus. Doch eine Gefahr besteht, dass Menschen, die Kenntnis haben von Jesus Christus, sich ihre Anschauungen zu eigen machen, dass sie also ihre eigene Erkenntnis opfern zugunsten der Weisen aus anderen Ländern, dass sie etwas besaßen und hingeben, dass sie sich auch belehren lassen von jenseitigen Führern, die in dieser Unkenntnis hinübergegangen sind. Denn auch drüben bleibt ihr Wille frei, solange sie sich innerlich wehren gegen den Gedanken, dass Jesus eine Vorrangstellung hatte, dass er mich selbst in sich barg. Es ist dies aber nur höchst selten der Fall, da die Lichtwesen auch bald zur rechten Erkenntnis kommen. Wer nun aber als aufgestiegener Meister sich kundgibt, der nützet diesen Namen nur, um euch in die Irre zu führen. Denn von mir aus werdet ihr nur belehrt durch den Geist, der euch reinste Wahrheit vermittelt. Die Lehrkräfte, die euch in meinem Auftrag unterweisen, sind von mir aus nicht beauftragt, euch ihren Namen kundzugeben. Jene geben aber ihr Wissen nur an Menschen im willenlosen Zustand weiter, in einem Zustand als Medium, der keine Garantie dafür gibt, dass ihr von guten Kräften beherrscht werdet. Immer wieder werdet ihr aufmerksam gemacht, dass euch nur der Geist aus mir recht belehret und dass dieser euch nicht irregehen lässet, und das Zeichen dafür ist das Erlösungswerk Jesu und meine Menschwerdung in ihm. Und das allein garantiert euch die Wahrheit. Darum warne ich euch davor, euch die Kenntnisse derer anzueignen, die wohl im höchsten Verstandeswissen stehen und über Schöpfungsgeheimnisse euch aufklären können, wenn sie nicht im Wissen über Jesus und sein Erlösungswerk stehen. Dann gehet ihr wieder zurück, die ihr das Wissen besaßet, und nun ihretwegen hingebet. Sie sind mit ihrer Religion zu sehr verbunden, doch ihr Wille ist frei, und Zwang wende ich auch bei ihnen nicht an, wenngleich sie zum Zwecke einer Mission zur Erde gestiegen sind. Die Wahrheit zu verbreiten, die sie aber beim Abscheiden von dieser Erde zumeist sehr bald erfahren und dann auch von oben reine Wahrheit austeilen können. Amen.